Ambusch war 1998 entführt worden. Sie wurde 8 Jahre in einem Haus bei Wien gefangen gehalten. Ein Polizist in den USA wollte offenbar First Lady Michelle Obama erschießen. Wie die Washington Post berichtet, wird gegen den Mann ermittelt. Erst vor wenigen Tagen habe der Polizist seine Drohung in einer Dienstbesprechung geäußert. In ernsthafter Gefahr sei die First Lady aber niemals gewesen, schreibt die Zeitung. In London starten in 2 Wochen die Olympischen Spiele. Die Begeisterung der Gastgeber hält sich aber noch in Grenzen. Laut einer Umfrage sind 61% der Briten nicht aufgeregter als noch am Anfang des Jahres. Daran habe auch der Fackellauf in den vergangenen Wochen durch das ganze Land nichts ändern können. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom BTS Reisecenter in Lahr. Sie suchen den Ankerplatz Ihrer Urlaubsträume? Dann besuchen Sie uns im BTS Reisecenter direkt am Flughafen in Lahr. Hallo Autofahrer, Staus und Behinderungen. A5 Karlsruhe Basel zwischen Freiburg Süd und Bad Krozingen, Baustelle 2 Kilometer Stau. Dann die A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Bühl und Rastatt Süd, Baustelle 4 Kilometer Stau. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Bruchsal und im Kreuz Waldorf 16 Kilometer stockender Verkehr. Und A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen dem Kreuz Stuttgart und Stuttgart-Möhringen 4 Kilometer stockender Verkehr. Das war's, allen unterwegs, gute Fahrt. Mein Name ist Volker Frank, Ihnen schönes Wochenende. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Eine Warnung. Die nachfolgende Sendung enthält Material mit pornografischem Inhalt. Schalten Sie bitte lauter. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Diäten Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich muss mal gerade ran und bin du drauf. Der Charlie baut mich in Materie. You're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody then gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. Hallo Nachtschwärmer, herzlich willkommen. Wir haben wieder Freitag. Das wird hier heute ein Riesending. Das wird die Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute sind alle dabei, hierher sind alle geschwommen. Wir feiern bis zum Ertrinken, bis die Mollusken herkommen. Hebt die Flossen aus dem Wasser, macht den Ozean wach. Dort kriegt die letzte Schnecke aus dem Haus raus und guck mal nach. Guckst du nach, bist du verloren, denn die Party saugt dich auf. Wenn die Kiemen rhythmisch pumpen, kommt sogar ein Hai gut drauf. Das ist Wassermusik, der Beat versenkt jedes Schiff. Da bleibt keine Planke trocken, komm, wir rocken jetzt das Riff. Hey, hey, das geht ab, wir feiern. Noch gefeiert, die Korallen werden feierlich vom Schleier frisch verschleiert. Die Rochen haben heute ganz besonders feine Supernasen. Lass die Luft mal richtig raus, dann macht ihr blub blub blubberblasen. Frische Feierfische machen Faxen und sind laut. Sie schubbern mit den Schuppen über schuppige Haut. Ich hab Patrick mitgebracht, wir treiben gut durch die Menge. Lass das Meerschwein raus und schlagen voll über die Stränge. Heute robben alle, die Party ist so groß, so fett, die Party ist Koralle. Die einen sammeln Nüsse, die anderen jagen lieber Schnäppchen bei Peugeot. Entdecken Sie zum Kinostart von Ice Age 4 die neuen Einstiegspreise von Peugeot für viele Familienmodelle. Zum Beispiel den Peugeot Partner Tipi schon ab 13.990 Euro. Einsteigen lohnt sich. Jetzt bei allen teilnehmenden Händlern. Sie machen Witze. Nein, Sport Kuhn in Offenburg macht keine Witze. Sport Kuhn macht Sommerschlussverkauf. Und da sparen Sie bis zu 60%. Der neue Sport Kuhn in Offenburg in der Freiburger Straße. Bewegung, Emotionen, Technik. Maximum Clubbing. Die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag. Mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Also, seit die Sozialstation vom Roten Kreuz meine Mutter versorgt, ist bei uns alles besser geworden. Meine Mutter ist in besten Händen und ich habe wieder Zeit für mich. Und die Pflege ist einfach spitze. Informieren Sie sich doch mal über das Serviceangebot bei der Sozialstation vom Roten Kreuz in Kehl, Offenburg, Hausach und Bühl. Die Sozialstation vom Roten Kreuz hilft, wo Ihr Zuhause ist. Hart, härter, Edel 4x4, Ihr Offroad-Spezialist in Lahr. Hinterm Steuer des Hammer brettern Sie durch die Prärie, überwinden Hindernisse, heizen durch Riesenpfützen und Schlammlöcher. Stundenweise in der Region oder auf unseren legendären Touren durch die Karpaten oder die Sahara. Infos unter edle4x4.de. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren, wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Badwasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Bad, Wasser, Wärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt, Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Sven, du hast dein Handy vergessen und da habe ich deinen Status gelesen. Hier spricht dein Vater. Weißt du, der alte Sack, der Facebook nie raffen wird. Ich habe mal über deinen Account Kinderfotos von dir hochgeladen. Findest du im Album Held in Blümchenstrumpfhosen. Du bist jetzt Gründer der Gruppe Sei ein Mann und weine laut, dir gefallen Katzenbabys und du spielst Mein kleiner Ponyhof. Und ich habe deinen Beziehungsstatus geändert. Konnte Steffi eh nie leiden. Sei nicht traurig, mein Großer, dafür habe ich eine gute Freundin von dir geaddet. Deine Klassenlehrerin. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelierspinne ist immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelierspinne in Laon, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft. Juwelierspinne. Das Pop-Rock-Festival auf der Messe Colmar, Forover, vom 3. bis 15. August. 12 Tage, 34 Konzerte. Toto. Melvin Leroy, Iggy and the Stooges und viele mehr. Großes Sommerfest in Colmar. Alle Infos auf sommermesse-colmar.com. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend im Codex, Freitag, Flashlight at Night. Wer eine Taschenlampe mitbringt, 10 Euro Freiverzehr. Kleiner Tipp, Handy geht auch als Taschenlampe, wenn er das Display voll hell leuchten lässt. Okay, heute Abend, Freitag. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und morgen, Samstag im Codex, die erste Schaumparty. Die erste Schaumparty im Codex. Wow! El Loco de Coco Schaumparty. Der Schaumzirkus ist in der Stadt. Da geht's ab 3 Dancefloors plus Schaumparty-Floor. Da fällt einem nichts mehr ein. Ja! Codex Club in Aachen. Eine Woche später. Hot Summer Nights. Die Hot Summer Nights. Die Beach Party, die 3 Tage geht. Rio sind da. DJ Novus. Alex Christensen. Jasper Fox. Rob und Chris. Die Gaga Glamas. Und jede Menge Aktionen. Schaut auf die Internetseite codex-club.de. Ich bin am Samstag auch da. Bei den Hot Summer Nights im kleinen Club. Und da gibt es sogar einen offiziellen Song dafür. Den haben wir jetzt hier. Ja! Seid ihr bereit? Möge die Party beginnen. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Hot Summer Nights. DJ Rock Out. Rock Out. Marquis Don. Jurassic Park. Ja, das ist der offizielle Song der Hot Summer Nights. Mix up, hear this. Yourself involved, realize what it's like when the sun shines. Don't get stay more. Come closer. Come on, warm yourself in the area.

go back in time. Number two. Ja, Pitbull-Spezial, Back in Time, 19.36 Uhr gleich. Und willkommen, wer sie zugeschaltet hat. Oh, hallo, mein Freund Al Bundy. Hallo, ich bin Al Bundy. Aber viele von Ihnen kennen mich als... Als was? Schuhverkäufer. Al Bundy. Ja, das wissen wir, Al. Ich bin eine Legende. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft, im Pokal. Ja, 1964, Al. You're in the mix with DJ DJ DJ So, Al, ich hab was für dich hier. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. Yes, it was Frankie Sinatra Spezial. You're listening to the world's famous. This is radio. Power ins Wochenende. Das absolut bescheuertste, was man sich denken kann. Bekloppt, dämlich, brandgefährlich und total beknackt. Das ist toll. Da ist eine Therapie fällig.

I suck my dad to not your man. Human League on Lady Gaga. 19.53 Uhr, wieder Zeit für die Werbung nach Schwemmer. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Welche deutschen Automarken kennen Sie? Audi, VW, Opel, BMW, Porsche und S&G. S&G? Das ist doch keine Automarke. Doch, na klar. Sogar eine richtig große. Erst Mercedes, dann Smart und jetzt gibt's ganz neu sogar junge Dinger. Junge Sterne natürlich. Okay, dann ist es wirklich eine Automarke. So ein Blödsinn. Junge Dinger. S&G Automobil AG in Aachen, Kehl, Wolfach und Offenburg. Hey, futter den Käse nicht einfach so weg. Ich futter den Käse nicht einfach so weg. Ich rolle jede Scheibe liebevoll zusammen und dann futter ich sie weg. Nur morgen bei Netto Markendiscount. Gouda oder Edamer Naturkäsescheiben, die 1-Kilo-Packung für nur 3,99 Euro. Und Mix Paprika, das 1-Kilo-Netz für nur 1,49 Euro. Netto Markendiscount. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends. Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr präsentiert den FIS Rollerski World Cup 2012 in Bad Peterstal. Die Generalprobe, über 100 Athleten aus über 10 Nationen kämpfen vom 20. bis 22. Juli um Titel und Ehre im oberen Renchtal. Weitere Informationen unter rollski-schwarzwald.de. Mit freundlicher Unterstützung von Reisebüro Habermehl. Wir bringen Traumziele nah. Rüsselsheim. Die Opel-Aktionsmodelle gibt's jetzt mit Preisen zum Abfahren. Zum Beispiel der Opel Corsa mit MP3-Radio, Klimaanlage und Zentralverriegelung. Schon ab 9.990 Euro. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Jetzt live bei allen teilnehmenden Opel-Partnern oder unter opel.de. Opel. Wir leben Autos. Der SV Stadelhofen wird 60 und feiert dies mit dem Ottenauer Sporthighlight des Jahres. Hitradio Ohr präsentiert das Freundschaftsspiel des Verbandsligisten SV Stadelhofen gegen Bundesligist TSG 1899 Offenheim. Samstag, 14. Juli um 17 Uhr im Mürrichwald Sportpark in Stadelhofen. Alle Verkaufsstellen auf einen Blick unter www.hitradioohr.de. Viel Spaß wünscht RS Springmann in Rentchen-Erlach, Ihr Spezialist für Badsanierungen und Heizungen. Wir bringen Energie ins Spiel. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Die Opel-Aktionsmodelle Corsa, Astra und Meriva mit Preisen zum Abfahren schon ab 9.990 Euro. Hitradio Ohr präsentiert Audi Day and Night, die Hangar Party bei Audi Link in Lahr. Am 21. Juli ab 20 Uhr mit DJ PLD. Grillen und chillen. Präsentation der neuen Modelle S6, S7 Sportback und S8. Stargast Ornella DeSantis. Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenfreien VIP-Bändchen für die Audi Day and Night Party. Weitere Informationen im Internet unter hitradioohr.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, immer Donnerstag, Freitag, Samstag ist im Codex geöffnet. Und heute ist Freitag dran. Flashlight at Night heißt das Ding. Kleine Taschenlampe brennt. Wer eine funktionierende Taschenlampe dabei hat, kriegt 10 Euro Freiverzehr. Also ein Freitrink oder für 10 Euro kann er kaufen, was er will. Allerdings bis 24 Uhr beschränkt. Handy gilt auch als Taschenlampe, wenn ihr das Display voll hell macht. Ganz klar. Hey! Hey! Ja, super! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. El Loco de Coco. Die erste Schaumparty im Codex. Schaumparty. Drei Dancefloors plus Schaumparty. Schaumdancefloor. Ja, was hat man da so? Hey! Absoluter Wahnsinn. Morgen Samstag. Ab 16. Ach, schau mal, da kommt ja der Oberhammer, der Über-Oberhammer. Codex Club in Aachen. Wow! Hot Summer Nights. Die Hot Summer Nights, eine Woche später. Die Mega Beach Party vom 26. bis 28. Juli. Rio sind da. Die kaufen da bei Viva und MTV rauf und runter. DJ Novus von Groove Coverage. Alex Christensen, Chester Fawkes, Rob und Chris, das spielt ihr noch einen kleinen Song davon. Die Gaga Glamours. Also das ist eine Gaga-Kopie. Da weiß man nicht, ob es das Original ist oder nicht. Und jede Menge Action. Bitte, das dauert zu lang, wenn ich das alles vorlese. Geht auf die Seite codex-club.de. Da, und ich bin am Samstag auch vor Ort und leg da auf. Okay, aber nicht morgen. Nächste Woche. Wir wollen feiern im Kobis, ganz klar. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Kommst du mit, bin auf dem Weg zum Mond. Ist nicht so weit und er ist unbewohnt. Das ist jetzt raus. Rob und Chris, die auch live auftreten. Hallo? Ja, ich bin's. Ich hab grad deine E-Mail bekommen. Ihr meint das ernst mit dem Mond, ne? Hier wollt ihr jetzt hin. Okay. Meine Sachen suchen, meine Tasche packen, meiner Crew sagen, wo es lang geht, denn es kommt drauf an, wo der Mond gerade steht. Crosscheck, alle sind an Bord, die Leute sind bereit für einen fremden Ort und wir fliegen los mit Überschall, geradeaus sind auf dem Weg ins All. Ja. Wir sind Kometenreiter, wir schweben immer weiter, höher, schnell, da durch die Galaxie. Wir sind Kometenreiter, wir schweben immer weiter, höher, schnell, da, wir kommen auf dem Mond. Siehst du, wir können noch ganz woanders hinfliegen. Weißt du noch, was sie vorher alle gesagt haben? Alle meinen, das wäre übertrieben, hätten keine Chancen, durch uns all zu fliegen. Und sie meinen auch, das wird ein Flop, doch wir ziehen das durch, so wie Kirk mit Spock. Wir sind Weltraum-Allstars, fliegen rauf zum Mond oder noch zum Mars. Komm mit, denn es wird jetzt Zeit für den größten Sprung der ganzen Menschheit. Wir schweben immer weiter, höher, schnell, da durch die Galaxie. Check. Rob und Chris, ganz klar, Titel heißt Mond. Wir haben Freitagabend, 19.55 Uhr. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. A whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. Wochenende. 90er Spezial. Don't Genau 20 Uhr. Willkommen nach Schwimmern. Hier geht's ins Wochenende. Und jetzt die Tochter von meinem Freund Alice sitzt, glaube ich, da. Hallo Kelly, grüß dich, blonde Schatz, Kelly. Kelly, für dich lege ich nachher eine richtige extra Platte auf. Was ist eine Platte? Für dich eine Nichtschwangere. Oh, die weiß nicht mal, was eine Schallplatte ist. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Hä? Das haben die von der Sozialhilfe auch gesagt. Hier ist Ihr Radiopsychiater. Nicht schon wieder. Moment, was? Sie haben richtig gewählt. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Tonight's Entertainment is being brought to you by a DJ who is more than the proverbial newt. Das ist ja unglaublich. Bum-ba-da-bop. Bum-ba-da-bop. Bum-ba-da-bop.

durchhalten. Jetzt geht's nach unten. Wenn es uns nur nicht wehtun würde. Showtime! Jetzt kommt Rio Spezial. Love you like I love you. Super, das ist die Gruppe Rio und das ist ein kleines Best-of gewesen. Und die sind ja da bei den Hot Summer Nights im Codex. Ganz klar! Hier spricht die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Sowas kann wirklich nur... Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Echt vom Feinsten. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal um. Boah, der Burner. Was soll denn hier dran? Zwei Freundinnen heute Mittag passiert an der Tankstelle nach Schwärmer. Zwei Blondies, müsste zugesagt werden, sind mit einem Auto unterwegs, mit Cabrio. jeden Fall kommt die eine an die Tankstelle und sagt, hallo Herr Tankwart, könnte ich mal bitte einen Draht bekommen? Mir ist vorher die Autotür zugefallen, der Schlüssel steckt innen. Gut, der gibt ihr den Draht und sagt, er braucht ihn wieder. Sie sollen ihn wieder zurückbringen, weil das Auto steht um die Ecke. Nach einer halben Stunde kommt sie immer noch nicht. Da geht der Tankwart los und sucht sie. Dann sieht er die zwei da stehen. Die eine Blondine steht außen im Auto, hat den Draht in der Tür. Und die andere sitzt innen und ruft, mehr links, mehr links, mehr rechts, mehr links. Moment, das ist ein Doppelwopper. Dann ruft die von innen raus, hey, beeil dich. Es fängt gleich an zu regnen. Der Verdeck ist offen. Verdeck ist offen, das darf nicht wahr sein. Hallo Blondies. Du warst ein bisschen zu hart, hä? Das Verdeck ist offen, die versuchen mit dem Draht die Tür aufzumachen. Nein, wirklich. Hey, zum Ablenken hier. Billy Joel und B-52. Ich habe immer zwei in der Doppelwitzecke. Da kommt noch einer nach Schwimmer. Fragt ein Mann seine Frau, Schatz, hast du schon mal einen Mann gesehen und dir gewünscht, wieder Single zu sein? Sie? Jeden Morgen. Danke. Muss er bringen. Das kriegt einen dicken Hals nach Schwärmer. fragt die eine Fußballerfrau die andere, du, hat ja dein Mann von der Weltmeisterschaft auch ein schönes Geschenk mitgebracht. Ja, leider, sagt die andere. Ich muss noch zweimal zur Nachbehandlung. Dann habe ich es wieder weg. Dankeschön. Spears, Buster Rhymes um 20.39 Uhr gleich. Alter, du bist heute so gut drauf, was ist denn los? Hä? Komm, sag, wenn du so gut drauf bist, muss ich ausnutzen. Komm, sag was. Ich bin Bundy, Al Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, hoffentlich vom Radio, Al. Und warum bist du so gut drauf? Also heute habe ich es denen bei der Arbeit gezeigt. Ich kämpfte, ich hab mich auf den Boden geworfen, ich hab geschrien wie ein Weib. Und schließlich hab ich gekriegt, was ich wollte. Was Leute, vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Yeah, El, super. Ist ja der Bär los. Vom kosmischen Ausmaß. Friday, Dance Party, Dance Party. Radio. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me far from grace. Something takes a part of me. You and I were meant to be. A cheat for me to lay. Something takes a part of me. Feeling like a freak on the leash. Feeling

große Schülerdisco für alle Altersgruppen. Ab 13 Uhr im Musikclub Om in Offenburg. Nach der Schule auf die Tanzfläche. Alle Infos jetzt auf hitradio.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja. Es ist bald soweit, ist bald geöffnet, ab 22 Uhr. Heute heißt Flashlight at Night. Wer eine Taschenlampe dabei hat, hat 10 Euro Freiverzehr, damit kann er machen, was er will mit dem Geld. Flashlight at Night. Kleine Taschenlampe brennt. Und nach 23 Uhr, wie jeden Freitag, kommt ja die Live-Übertragung aus dem Club hier über Hitradio. Yeah. Codex-Club in Aachen. Morgen Samstag, die erste Schaumparty. Die erste Schaumparty in Codex, morgen Samstag, ab 16 Jahren. Und 3 Dancefloors. Das ist der Wahnsinn, Nachtschwärmer. El Coco de El Loco de Coco. El Coco de Loco wollte ich schon sagen. El Loco de Coco. Morgen Samstag. Codex Club in Aachen. Nächstes Wochenende. Die Hot Summer Nights vom Donnerstag 26. bis 28. Juli Samstag. Die Riesen Beach Party Indoor und Outdoor. Es sind da Rio. DJ Novus, aka Groove Coverage, für Alex Christensen, aka Jasper Forks, U96, ihr kennt ihn ja, Rob Angress, die Gaga Glamours, die wirklich so die Lady Gaga nachmachen, dass man nicht weiß, wer ist es überhaupt, wer ist der Echte, und noch jede Menge andere und Aktionen, schaut auf codex-club.de. Zu einem großen Gig oder Event, da hat man natürlich einen extra Song gemacht. Und hier ist er! Woo! Beste angesagteste Party des Jahres! It's Party Time! Let's Party! Here it is! Hot Summer Nights! DJ Rock Out! Rock Out! My keys done! You raise a box! Masina, get yourself involved in the area. Mix up, hear this. Yourself involved, realize what it's like when the sun shines. Don't get stay warm. Come closer. Come on, warm yourself in the area. Saying like this. Is it ladies, high some beers? If it's whiskey, Schweiß und Gin. DJ Rockhound bringt die Heat. Hot Summer Nights ist ein Lebensstil. Hier werden Drinks herangeschafft. Und hier geht mehr als Orangensaft. Oh, diese Party ist wie jedes Jahr. Die Überbombe, komm und sing es nach. Ich versteh kein Wort mehr.

die Devise ist jetzt hier alt und neu. Sweet Dreams mal ganz anders, ha? Habt ihr noch alles im Griff, Nachtschwärmer? Ist alles noch okay? Schmerzlos nach. Kann mal endlich einer diese Scheißmusik ausstellen? Das ist ja furchtbar! Das kann so nicht weitergehen. Entschuldigung, diese Party ist nur für geladene Gäste, ist das klar? Das ist es auch, ein Hammer. Men at Work on Rihanna. Das nennt man jetzt ein Mash-up. Vor ein paar Jahren hat man noch Remix gesagt, aber jetzt ist ein Mash-up. Vor allem, wenn fremde Künstler drin sind. Wir haben 21:08 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Hey, wer hat das Radio ausgemacht? Wer war das denn? Finger weg vom Radio. Denn wir wollen, dass du einschaltest. Attenzione! Face no more. Queen und AC/DC. Wait. Ja, Heavy Spezial. Heavy Metal. That's what I say. Hey, hey, hey. That's what I say. Hey, hey, hey. That's what I say. Hey, hey, hey. It's my time. It's my life. How it feels. Hey, hey, hey. I like how it feels. That's what I say. Iglesias, die Rolling Stones und so weiter. Wahnsinn! 21:17 Uhr nach Schwemmer, willkommen! Hier geht's ins Wochenende. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright. Cause tonight, we can fly. So we can live in

DJ Novo, Saka, Groove Coverage, Alex Christensen, Jasper Fox, Rob on Twist, die Gaga Glammers und so weiter. Ein Riesenprogramm, es wäre jetzt zu viel, wenn ich das alles vorlesen nach Drummer. Geht bitte auf die Seite codex-club.de oder geht bei Facebook auf codex-club und schaut da, was da abgeht. Und ich bin am Samstag, am 28. am Samstag bin ich auch da im kleinen Club, da lege ich auf. Da gibt es eine Charlie 2025 Party. Genau, Nachtschwärmer. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. So verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of... Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. My dream is to fly. Oh,

Das ist 25 Jahre alt, dieser Mix oder Mashup, nennt's wie ihr es wollt. Vor 25 Jahren gab's also schon Mashups. Aha. Hier kommt in knapp 6 Minuten fast 20 Interpreten. Pass mal auf. Nachtschwärmer Spezial. Stand by for action. All with the program. Ladies and gentlemen, you will experience sound and motion while we're going into the future and back to the music. May I present you Styles. Okay, roll the drums. sprachlos, wie nach Schwemmer. Und mit diesem Mix grüße ich auch den Opi vom ehemaligen Rekordexpress aus Karlsruhe. Wahnsinn, 25 Jahre alt. Ein Lied geht um die Welt. Geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Hitradio Ohr. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Jeder von uns hört sie so gerne. Ein Lied. Back in Time, Spezial Nummer 3. Like jigsaw, built it all. Despite a big loss, I bet it all. Hip-hop.

Schwitzende Menschen, Basstherapie. Wir machen Strobo-Party. Check my Genau, 22 Uhr und Zeit für ein 90er Spezial. 30 seconds to go. So we play a game. Nachtschwärmer Spezial. Listen to this. Genau. Jetzt hauen wir rein. Ja, Maximum Overdrive. Wer kann sich da dran noch erinnern? The Best of 90, aber Tanzfläche spezial, ja? Maximum Overdrive. Da können wir gerade so weitermachen, anscheinend. Immer freitags ab 19 Uhr hier bei Hitradio. Heute gibt's wieder Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Ja, nämlich ganz alleine hier. Zum Hochspann. Party Time! Es ist Freitag, Zeit für eine Party! Attention! Life is too short. Don't stress every day. Leave your worries behind. Is too short. Grasp it in your hand. A natural miracle. Have fun while you can. Göttlich, ja? Oh, ich muss mal auf die Mails schauen, Nachtschwärmer. Have fun as you can. Have fun as you can. Just wait and see. Just wait. Ja, die Wacker Madeleine. In Klammer Madel. Hallo Charlie, sitzen wir üblich beim Spielen und trinken die Isenmänner und Wackers. Markus muss Kind wickeln, Tobias muss Karten mischen und die Frauen trinken Cocktails. Ja, so haben wir es natürlich gern. Flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build up castles in the skies and in the sand. Design our own world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no ends. All this world ain't got no ends. Super. 22.13 Uhr. Ihr habt es ja schon gemerkt, hier laufen zu 98% Songs, die nicht normal sind, sag ich mal. Die verändert sind, ja? Und das liefere ich den Beweis, den nochmaligen Beweis. Da war ja in der Presse gestanden, dass die Daniela Berg in Österreich die meisten Platten und überhaupt ganz oben drauf ist. Wahnsinn, ha? Und da habe ich auch meinen Teil dazu zu tragen. Jetzt hier. Jetzt kommt Andrea Berg Spezial. Ob damals oder heute, Charlie hat's einfach drauf. Das ist jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Entzückend. Erst ganz deutlich, die Frauen singen jetzt mit. Du hast mich tausendmal betrogen. We'll be right back.

Die Hot Summer Nights von Fakes vom Donnerstag, 26. bis Samstag, 28. Juli. Riesendeko. Also absoluter Wahnsinn. Das ist übrigens jedes Jahr. Es sind da Rio, DJ Novus von Groove Coverage. Wo ist meine Brille? Alex, eigentlich müsste sie auswendig wissen. Alex Christensen, Jasper Fox. Das ist ja eigentlich Alex Christensen. Rob and Chris, da habe ich vorher Songs gebracht. Die Gaga Glamas. Roger und Luis, Mission Factory. Issy Stardust aus Berlin, glaub kommt der. Und jede Menge Aktionen. Donnerstag heißt Eskalation. Wer Strandtuch, Sonnencreme, Badelatschen, Hawaii-Kette oder sowas mitbringt, bekommt pro Teil 5 Euro. Codex Club in Nur als Beispiel, geht auf die Seite codex-club.de, da seht ihr mehr. Oder bei Facebook, da könnt ihr auch drauf. Aber ich bin am Samstag im Codex, am 28. und mache im kleinen Club eine Ü25-Party. Ladies, ihr seid alle eingeladen. Okay, danke schön. So, jetzt machen wir nochmal eine kurze Rio-Session. Eine Rio-Session, bitteschön. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das ist hoffnungslos. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Juhu! Ja, das nenne ich Unterhaltung! Und das ist jetzt der Beste für Jo. Cause there ain't nobody loves you like I love you. Lisa Griot, die sind nächstes Wochenende im Codex live. Oh, und das nächste Mail, die Kasper Nicole aus Hamburg. Hi Charlie, wie immer. Hammer Sendung, dankeschön. Hören dich übers Web in Hamburg. Hummel, Hummel, sage ich dazu. Da ich ja eigentlich aus Aachen komme, würde ich gern meinen Schatz Alex Nicefield grüßen und ihm sagen, dass ich ihn über alles liebe und ihn nie wieder hergeben werde. Ich liebe dich wahnsinnig, mein Schatz. Wäre echt hammerlieb, wenn du die Grüße... Da mache ich natürlich, ganz klar. Viele Grüße aus Hamburg. Da, die Grüße gehen zurück. In Trenchtown, I'm on my mission, where we pray the day straight away, all the nations. Hey, let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out that space will shine on. Hey, shine on. Die doofe Witze-Ecke. Comes from the sun. I wanna be your love light from above. Shine on. Shine on. Shine on. Angeklagter. Sie bekennen sich offen zur Homosexualität und warum haben Sie dann die Nonne vergewaltigt? Entschuldigung, aber von hinten sah sie aus wie Zorro. Ruhe! Where we pray the day straight away, all the nations, everybody listen now. Ja, da ist auch einer bei einer Riesenparty gewesen, hat eine Frau abgeschleppt zu sich nach Hause. Und da haben sie weitergetagt, getrunken. Und dann sind sie miteinander ins Bett. Aber dann wurde es schwummerig. Auf jeden Fall am nächsten Morgen wacht er auf. Sie ist weg. Er hat einen Kopf wie ein Zehner Softeis und geht so an den, in den Hausgang entlang. Vielleicht hat er gedacht, die ist noch irgendwo, aber die war weg. Dann geht er an den Spiegel und langsam tun sich die Schwaden, die Nebelschwaden vor seinem Gesicht verziehen. Und da sieht er aus seinem Mundwinkel ein weißes Schnürchen raushängen. Dann sagt er zu sich, oh Gott, lass es ein Teebeutel sein. Das ist zu viel. Das ist Nachtschwärmer, Spezial Nachtschwärmer. Ja. Das gibt's nur bei Wow. Oh Mann, da falte ich im Kopf nicht aus. Aufhören! Super. Man hat ja sonst nicht viel zu lachen. Alle? Alle nochmal. Ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Du Arsch. das glaube ich ja jetzt nicht, Nachtschwärmer. Da kommt ein Mail aus Washington. Hier ist der Frank aus Heilbronn, der gerade in Washington im Hotel ist. Möchte meinen Kumpel Holger aus Zell-Weierbach und Joachim aus Offenburg grüßen. Wow! Ernst Frank, ich grüße über den großen Teich. Freestyle-Spezial für meine lieben Nachtschwärmer. Oh nein. Ja. Jetzt hat es begriffen, ich habe den Witz verklickern müssen, ja, mit dem Schnürchen aus dem Mund. Ein Teebeutel, in Anführungszeichen. Ja, er. Ja, guten Morgen, ja. Ach, ist das ein Vogel, ne? Ey, Nachtschwärmer. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Dankeschön, Erl, dass du Werbung für mich machst. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Dankeschön, Erl. Back in Time Nummer 4, Remix, Spezial. Also meiner Meinung nach ist das nur so dick drin, weil nämlich der, das sind 50er jetzt, Strange Love, weil der mit reingemixt wurde von Pitbull. Genau der. Go back in time. Okay, nur zum Einspielen. Ey, schau mal. Ihre Nachbarn haben sich beschwert. Ihre Musik ist viel zu scheiße. Los, auflegen. Hey, hey, hey.

Bass. Korrekter Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! How low can you go? Ihr müden Säcke! Da geht noch ein Gruß an den KSC Opa oder Papa nach La. Mein Schuhverkauf muss ich auch noch Tschüss sagen. Gute Nacht, Earl, mein lieber Freund. Gute Nacht, mein Prinz. Er nennt mich mein Prinz, das ist ja schön. Komm, sag den Nachtschwärmen auch eine gute Nacht. Oh, gute Nacht, Leute. Achtung, gleich passiert was Abgefahrenes. Hä? Hey! Abgefahren ist in. Und was ist abgefahren als? Hitradio Ohr. Are you ready? Abgefahren, was? Spinnst du? Und mehr als abgefahren. Einfach näher dran. Langsam fing der Tag sein in. Und die Nacht beginnt. In der Kärntner Straße, da singt einer blowing in the wind. Halt ein grünes Reckerl auf, steht da ganz verloren. Und der Stiefel, der schaut oben auf den armen Steirer. Wochenlang steh ich ja da, wochenlang glaub ich mir auch. Ich spiel mir die Finger wund und sing sogar, da kommt die Sonne. Doch es ist zum Narrisch werden, keiner will mich singen hören. Langsam krieg ich wirklich nur, ich frag mich, was ich da tue. Vielen Dank, Leute. Das war mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Friederike Breyer. Das Land Nordrhein-Westfalen hat erneut eine CD mit Steuerdaten aus der Schweiz gekauft, um deutsche Steuersünder zu entlarven. Das berichtet die Financial Times Deutschland. Der Datenträger mit den Namen und Kontenverbindungen von etwa 1000 vermögenden Deutschen habe 3,5 Millionen Euro gekostet, heißt es. Laut Bericht torpediere das Land NRW damit das Steuerabkommen mit der Schweiz und brüskiere Finanzminister Schäuble. Zu einem Steuerabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz gehört ein Verzicht Deutschlands, Daten-CDs aus der Schweiz zu kaufen. Das Bundesverkehrsministerium ist gegen eine jährliche Hauptuntersuchung bei älteren Autos. Wenn man deutsche Standards zugrunde lege, dann halte das Ministerium das für nicht notwendig, so ein Sprecher. Minister Ramsauer fügte in der ARD hinzu. Und deswegen möchte ich in den jetzt anstehenden Gesprächen in Brüssel darauf hinwirken, dass, wenn irgendwo in anderen Ländern Nachbesserungsbedarf gegeben ist, dass man sich auf europäischer Ebene am deutschen Modell orientiert. EU-Verkehrskommissar Kallas hat heute seine TÜV-Pläne vorgestellt. Er will alle Autos ab dem 7. Betriebsjahr jedes Jahr zum TÜV schicken. Die drei aus Deutschland stammenden Lawinenopfer vom Mont Blanc kommen aus Baden-Württemberg, Hamburg und Sachsen. Das hat das Auswärtige Amt bestätigt. Unterdessen versuchen die französischen Behörden, die Gründe des Unglücks zu klären. Möglicherweise hat eine 40 cm dicke Eisplatte den Lawinenabgang ausgelöst. 9 Bergsteiger kamen gestern in den Schneemassen ums Leben. Vor genau einem halben Jahr kam es vor der toskanischen Küste zum Schiffsunglück der Costa Concordia. Angehörige